Bitte schön. Ja, also. Guten Abend. Ja, guten Abend, schönen guten Tag. Also, ich stelle mich vor kurz. Ich bin Dr. Kurt, also der Diensthabende auf dieser Station. Ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen, wenn Sie damit einverstanden sind. Gerne. Ja, gut, also ich bräuchte ein paar Informationen über Sie, bevor wir anfangen, okay? Okay. Ja, wie heißen Sie bitte? Mein Name ist Siegfried Neumann. Siegfried, können Sie bitte Vor- und noch Nachnamen langsam buchstabieren? Nachname ist Neumann, Nordpol, Emil, Ulrich, Martha, Anton, Nordpol, Nordpol. Okay, und Vorname? Siegfried, S wie Siegfried, S-I-E, Gustav, Friedrich, Richard, Ida, Emil, Dora. Okay. Herr Norm. Herr Neumann, Okay, Herr Norman. wie alt und neu. Okay. Wie alt sind Sie? Ich bin 32 Jahre alt. 32 Jahre alt. Okay. Wann sind Sie geboren? Am 2.2.1990. 1990. 2.2.1990. 90, jawohl. Okay, gut. Wie schwer sind Sie? Ich bin 78 Kilo. 78. Leicht, schwer. Okay, gut. Und wie groß sind Sie? Ich bin 1,75 Meter groß. 1,75 Meter groß. Okay, vielen Dank für alle Informationen, Herr Norman. Welche Beschwerden führen Sie hierher, Herr Norman? Was ist passiert? Und zwar folgendes: Vor 3 Wochen am Wochenende hatte ich mit meinen Freunden Tennis gespielt. Seitdem habe ich Schmerzen in meinem rechten Kniegelenk. Ach so. Aha, okay, ich Und verstehe. die Schmerzen, die schränken meine Beweglichkeit an. Ich kann nicht richtig mein Knie beugen oder wenn ich beim Auto aussteige, habe ich Schmerzen im rechten Knie. Okay, ich verstehe. Also hatten Sie einen Unfall vor 3 Wochen? Nee, also Unfall nicht. Ich bin auch nicht beim Spiel gestürzt. Es war nach dem Spiel, wo ich nach Okay. Hause gegangen bin, es ist immer mehr zugenommen, hat der Schmerz immer mehr zugenommen. Ach so, okay. Können Sie sich an einen Auslöser erinnern? Also, was ist passiert? Nee, was Waren soll ich? Sie verstaut Ich denke, oder? nee, also ich bin nicht gestolpert oder ich habe mein Knie nicht verdreht, sondern einfach mein Knie tut mir seit dem Tennisspiel weh. Das kann ich, irgendwas ist da passiert im Knie. Ach so, okay. Diese Schmerzen ist plötzlich angefangen, oder? Wie? Flüssig? Plötzlich angefangen. Nicht plötzlich, so also in dem Laufe des Abends sozusagen immer mehr zunahm. Am nächsten Tag war es doch noch mehr. Ach so, okay. Am Anfang war noch besser, aber Ja, im also ich bin nach Hause normal gelaufen, aber es wurde immer stetig schlimmer. Ach so, okay, ich verstehe. Wie genau, also können Sie die Schmerzen beschreiben? Also ich meine, Stand oder Vorhand? Ja, das ist manchmal so ein stechender Schmerz, würde ich beschreiben, aber auch ein dumpfer Schmerz. Ich kann da nicht genau sagen mit dem Finger wo, aber das ist an meiner Innenseite des Kniegelenkes. Innenseite. Ja. Ach so, okay, ich Und verstehe. der Kniekehle, also Innen- und Kniekehlenbereich, da tut es mir weh. Der Schmerz ist nicht dauernd, insbesondere bei Belastung. Also wenn ich lange laufe oder wenn ich mich beuge, mein Knie mobilisiere, also Knie, also beugen. Okay, ich Ja, verstehe. und da sind die Schmerzen so stechartig, sozusagen Okay. stichartig. Haben Sie in Ruhe auch die Schmerzen oder nur bei der Belastung? In Ruhe habe ich ganz leichte Schmerzen, also minimal, also Okay, aber in Ruhe haben Sie auch. ja, in Ruhe habe ich ganz leichte, manchmal, Okay, also nicht dauernd. leichte. Also seit 3 Wochen habe ich nicht Schmerzen, sondern Okay. manchmal pocht das, kommt der Okay, Schmerz dann. das verstehe ich. Ja, ich verstehe. Vielen Dank. Also, wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10? Also, wie können Sie bewerten die Schmerzintensität? Ich würde mal sagen, 4. 4. Also, das ist nicht so heftig, oder? Genau, das ist nicht so heftig, aber es Sie stört mich. brauchen keine Schmerzmittel oder so ähnlich. Nee, ich habe bei Bedarf vom Freund von mir Ibuprofen genommen. Das hat ab und zu bei mir geholfen. Aber ich Ach kann doch nicht so so. weiterleben, Herr Doktor. Was habe ich denn? Ich verstehe das nicht. Okay, Da aber muss doch was sein. Sie können nicht laufen. Doch, ich kann laufen. Okay, aber Sie haben eine Bewegungseinschränkung an der. Bewegung, das kann ich beugen. Beugen ist auch Okay. eine Bewegung. Nur. Bei Beugen tut es, wenn ich maximal beuge, geht nicht mehr. Am linken Knie kann ich maximal beugen, rechte Knie ist ein bisschen eingeschränkt. Endgradig eingeschränkt. Ach so, okay. Sie haben also beide Knieprobleme. Nein, ich wollte nur beschreiben. Mein linkes Okay. Knie läuft gut, Okay, aber mein das rechtes danke. Knie im Vergleich Okay, ich verstehe. Also beide rechte ist Knie haben die. weniger. Also ich kann Okay. beugen und strecken, aber rechtes Okay, Knie kann okay. ich nicht so gut beugen wie mein linkes Knie. Okay, ich verstehe. Also ist Ihnen aufgefallen, dass die Schmerzen in eine andere Körperregion ausstrahlen? Ich meine, also Fußsohle oder ja, so noch. Nee, ich würde sagen, das ist lokal im Lokale Knie. Schmerzen. Ja. Okay, haben Sie ein Taubheitsgefühl oder Kribbeln? Nein, habe ich nicht. Nicht, okay. Ja, gut, und noch andere Beschwerden haben Sie, Herr Norman, wie zum Beispiel haben Sie Ü Entschuldigung, Neumann, neu. Neumann, okay, Herr Neumann, haben Sie noch andere Beschwerden? Nee, eigentlich fühle ich mich gut, bis auf Okay, meine Knie. gut, okay, gut, sehr gut. Jetzt möchte ich über Ihren allgemeinen Zustand einige Fragen stellen. Also haben Sie Probleme, ein- oder durchzuschlafen? Nein, habe ich keine Probleme. Okay, sehr gut. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Nö, läuft alles normal wie immer. Haben Sie Fieber, Herr Neumann? Oder? Nee, habe ich nicht. Auch, okay, sehr gut. Sind bei Ihnen schwindelig? Nee, habe ich keine Schwindel. Auch, okay, sehr gut. Okay. Haben Sie Appetitlosigkeit oder? Nee, alles gut. Okay, gut. Und hat sich Ihr Gewicht in der letzten Zeit verändert? Gewicht, also nicht markant, nein. Okay, das ist unauffällig. Sehr gut. Okay, Herr Neumann, jetzt möchte ich Ihnen einige Fragen stellen, um ein umfassendes Bild von Ihrer Krankengeschichte zu haben. Okay? Haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen? Nicht das so, also ich bin, denke ich, gesund. Ja, Sie sind gesund, ja, richtig. Also, Also ich nehme keine Medikamente ein oder nicht, dass ich was wüsste. Ich bin okay. sportlich, gehe schwimmen, spiele Tennis. Okay, sehr Ist gut. gut. Und sind Sie schon mal operiert worden? Operiert worden, ja, das war mein 10. Lebensjahr, wurde ich an Blinddarm operiert. Blinddarm. Ja. Okay. Sind das komplikationslos verlaufen oder hat Irgendwie, ja, also meine Eltern sagen mir, ich hätte allergisch reagiert gegenüber Penicillin. Sie mussten So. mir Penicillin geben und da habe ich allergisch reagiert und hätte ich reagiert und seitdem darf ich kein Penicillin mehr Okay, einnehmen. ich verstehe. Ja, wie äußert sich die Allergie? Also, was haben Also Sie? man sagte mir, dass ich schlechte Luftnot, also schlecht atmen konnte, Luftnot hatte ich Okay, gehabt. Luftnot, nur Luftnot. Hätte ich gehabt, ja. Okay, gut. Und noch andere Operationen oder also? Nee, eigentlich nicht, bis aufs Okay, Blinddarm. nur Blinddarmoperation. Okay, gut. Ja, Herr Neumann, nehmen Sie also regelmäßig oder gelegentlich Medikamente ein? Nein, nehme ich nicht. Bis auf Nicht. diese Ibuprofen, die ich jetzt mal ab und zu mal genommen habe, nicht regelmäßig, da nehme ich keine Medikamente ein. Okay, gut. Also Sie meinen nur bei Bedarf. Wegen Schmerzen, bei Bedarf Schmerzen. Ibuprofen. Sie haben gesagt, dass Ihr Freund damals Ihnen Ibuprofen gegeben. Genau, Ja. genau. Welche Erst, Dosierung wissen Sie? Also wie ja, das habe ich auch noch zu Hause. 600 Milligramm war das. 600 Millionen. Wie viel Mal haben Sie eingenommen? Ja, bis jetzt 4, 5 Mal insgesamt habe ich Ja, eingenommen. aber das hilft, oder? Ja, das hat die Schmerzen gelindert, ja. Okay, sehr gut. Okay, ich verstehe. Okay, abgesehen von Ibuprofen nehmen Sie nicht andere Medikamente. Nee, mein Freund, der hatte mir erstmal eine Diclofenac gegeben, das habe ich nicht vertragen. Diclofenac, wann, Ja. warum haben Sie eingenommen? Nee, weil ich habe die Schmerzen gehabt im Knie und dann Ach hat er so, gesagt, okay. ich habe Medikamente, hat er erstmal Diclofenac gegeben, da habe ich Bauchschmerzen gehabt, Durchfall. Und dann hat er gesagt, hier, nimm mal Ibuprofen, vielleicht hilft das dir. Und das hat mir geholfen. Okay, dann hat Ihr Freund Ihnen Ibuprofen gegeben. Genau, danach. Okay, ich verstehe. Okay. Ja, das heißt, Sie haben auch Diclofenac-Allergie, oder? Ja, Allergie weiß ich, also ich habe keinen Luftnot gehabt. Ich denke mal, ich habe es nicht Ach vertragen. so, nach dem Einnahme haben Sie Luftnot erlebt. Durchfall gehabt und Bauchschmerzen. Durchfall und Bauchschmerzen. Okay. Okay, gut. Okay, das ist alles, oder? Ja, genau. Okay, gut. Ja, gut. Und bisher haben Sie gesagt, dass Sie Penicillin und Diclofenac-Allergie haben. Haben Sie noch andere Allergie? Ich meine, wie zum Beispiel Kontrastmittel Nicht, dass ich wüsste. Nee. oder Unfertiglichkeit. Nie. Nee, nicht, dass ich wüsste. Okay, gut. Ich würde gerne wissen, ob Sie rauchen, Herr Neumann. Rauchen, ich rauche nicht. Nicht. Nein. Sie haben nicht geraucht. Davor, also gerade nicht. Ja, wo ich 20 Jahre alt war, hatte ich ein, zwei Mal einen Versuch zu rauchen, aber ich habe nicht regelmäßig, also das war einmal Versuch. Okay, sehr Aber gut. ja, eigentlich habe ich nicht geraucht. Ich weiß noch nicht mal, ob ich das richtig eingezogen habe. Okay, das freut mich. Also, das ist sehr gut. Ja, Sie wissen, also die Zigarette ist sehr gefährlich, also Herr Neumann. Ja. Okay, gut. Und trinken Sie Alkohol? Alkohol eigentlich nicht. Ab und zu mal, wenn so Geburtstag oder also kann man so sagen, bei Gelegenheit. Wenn so Bei Gelegenheit. Feier, Geburtstag, Fasching oder Okay. irgendwas ist, dann trinke ich mal Alkohol, aber sonst trinke ich nicht regelmäßig Alkohol. Okay, also was trinken Sie also bei Feiern oder also wissen Sie? Ja, was Bier du oder hast. Wein? Ja, eher Bier. Bier, einfach Bier. Okay, gut. Kein Wein, Also kein nächste Spaß. Frage ist Routinefrage, Herr Neumann. Und nehmen Sie Drogen oder davor haben Sie konsumiert? Oh, Drogen, nein. Nein, nie. Okay, sehr gut. Okay. Ja, also was machen Sie beruflich, Herr Neumann? Ja, ich bin Immobilienmakler. Immobilienmakler. Makler. Okay, gut. Ja, können Sie ein bisschen erklären, was machen Sie? Also, was machen Sie also als Immobilienmakler? Ja, wir haben eine Firma, wo ich Sie Häuser haben ein kaufe und Fieber. verkaufe. Ja, genau. Okay. Sie haben eine Firma, Sie besitzen eine Firma und Sie verkaufen Haus oder so ähnlich oder. Genau, kaufe, verkaufe, vermittle. Okay. Sehr gut. Okay. Mietwohnungen vermieten von einer Person und so weiter. Okay, Immobilien. okay. Okay, das ist verständlich. Ja, gut. Sind Sie verheiratet, Herr? Ich bin nicht verheiratet, nein. Nicht, okay. Oder haben Sie eine feste. Beziehung, ja, ich habe eine Freundin, mit der ich seit 6 Jahren zusammen bin. Seit 6 Jahren, okay, sehr gut. Wohnen Sie zusammen, oder? Ja, wir wohnen zusammen. Zusammenleben, okay. Haben Sie Kinder? Nein, wir haben keine Kinder. Kein Kind, okay, gut. Ja, jetzt zu Familienanamnese, Herr Neumann. Leben Ihre Eltern noch? Ja, meine Eltern leben. Okay, sehr gut. Also sind Sie gesund? Also ich meine Vater, Mutter oder Geschwister. Ja, also die scheinen gesund zu sein, aber mein Vater nimmt Medikamente wegen Bluthochdruckerkrankung. Bluthochdruckerkrankung, okay. Wissen Sie, seit wann Nee, hat. weiß ich nicht. Okay, gut. Nur Bluthochdruck. Genau, bei meinem Vater, soweit ich weiß, nimmt er nur Bluthochdruckmedikament ein. Okay, verständlich. Okay, gut. Und Ihre Mutter, ist sie gesund? Ja, relativ. Die nimmt Medikamente ein wegen Zucker. Der hat irgendwie Zucker. Zuckererkrankung. Okay. Und irgendein Medikament, ich weiß nicht, wie es heißt, wegen ihrer Schilddrüse. Und Schilddrüse. Ja, Okay. aber weswegen weiß Seine ich auch Frau, nicht. Sie wissen nicht. Nicht, also einfach Schilddrüsenproblem, aber Sie wissen nicht, Ja, ist genau. der Funktion oder ein Karzinom nicht. Nein, nichts. Okay, gut. Und ja, Herr Neumann, haben Sie Geschwister? Ja, ich habe eine Schwester, die ist jünger Schwester. als ich. Ja. Schwester, okay. Ist Ihre Schwester gesund, oder? Ja, genau, sie ist gesund. Sehr gut, okay, sehr gut. Ja, gut, ja, Herr Neumann, vielen Dank für alle Informationen. Okay, und Vorerst alle für mich wichtigen Fragen gestellt. Jetzt möchte ich Ihnen erklären, wie wir weiter vorgehen wollen und was wir noch untersuchen möchten. Aber haben Sie irgendwelche Fragen, oder? Fragen? Ja, wie geht es denn weiter? Was wird jetzt passieren? Ja, was habe ich da? Ja, Herr Neumann, ja, bisher haben wir nur das Anamnesegespräch, also das Aufnahmegespräch beendet. Okay, und deshalb kann ich nicht zu viel sagen. Aber der Verdacht auf Verletzung besteht bei Ihnen. Also ich meine, vielleicht haben Sie sich eine Verletzung beim Tennisspielen zugezogen, aber ich kann nicht so richtig sagen. Um eine genaue, richtige Diagnose stellen zu können, brauche ich einige Untersuchungen. Also ich meine körperliche Untersuchung und danach also bildgebendes Verfahren, ja, wie Röntgenaufnahme oder gegebenenfalls MRT. Okay? Röntgen, MRT, ist es gefährlich? Ja, eigentlich nicht. Das ist Routineverfahren, deshalb brauchen Sie sich keine Sorgen, Frau Neumann. Röntgenaufnahme ist... Herr Neumann. Entschuldigung, Herr Neumann, Röntgenaufnahme ist nicht invasives, also medizinisches Verfahren, das ist Routineverfahren und MRT ist auch nicht gefährlich, nur so arbeitet mit Magnetfeld. Also ich meine nicht mit Röntgenstrahlen, verstehen Sie? Also, brauchen Sie sich keine Sorgen. Aber vor der Untersuchung müssen Sie eher metallhaltige Geschenke absetzen. Das Geschenke? Metallhaltigen Schmuck oder so ähnlich. Also. Schmuck oder so ähnlich absetzen, okay? Sie haben also nicht Nierenprobleme oder nicht Schilddrüsenprobleme? Ich würde nein, nicht, dass ich wüsste. Nein. Okay, das ist wichtig. Also, ja. Okay, das ist alles. Und, ja. Okay. An was denken Sie als erstes, Herr Doktor? Sie müssen noch Untersuchungen machen, das habe ich verstanden. An was, ich mache. Also was denken Sie als erstes? Ja. Was ist Ihr Bauchgefühl? Wie bitte? Was sagt Ihr Bauchgefühl, was ich habe? Bauchgefühl? Ja. Was meinen Sie Bauchgefühl? Also Sie haben Bauchgefühl? Von innen, nein. Bauchgefühl. Wie ist Ihr Bauchgefühl, was ich für Erkrankungen habe? Was meinen Sie? Okay, ich verstehe. Ja, wie ich gesagt habe, Sie haben eine... Verletzung, aber was denken Sie an einer Verletzung? Also ich denke, Meniskus... könnte sein, okay. Oder, vor der Band, okay. Dahinterband Verletzung sein. Aber okay. Ja, das ist nur okay, eine... Wir müssen uns gucken. Okay, danke, Sie haben es auch geklärt. Dankeschön. Ja, nur eine Frage zur Sicherheit. Sie 2.2.1999 geboren, richtig? Ja, genau. Okay, gut. Okay, vielen Dank für alle Informationen, Herr Neumann. Danke, Herr Dr. Kurt. Okay. Ich habe Fragen. Ja. Hatten Sie so etwas früher schon einmal? Nein. Haben Sie bemerkt, dass Ihre Beine gerötet oder warm sind? Nein, ist nicht gerötet oder es ist nicht warm. Hatten Sie als Kind häufig eitrige Mandelentzündung oder hatten Sie als Kind rheumatisches Fieber? Hat mir meine Eltern nicht gesagt, ich kann mich nicht daran erinnern. Vielen Dank. Noch eine Frage? Jo. Gut. Guten Tag. Ich möchte Ihnen heute gerne den 22-jährigen Patienten, Herr Neumann. Wie alt? 32. 32-jährigen Patienten, Herr Neumann, vorstellen. Er ist am 2.2.1999 geboren. Er ist 78 Kilogramm schwer. 1990. Ja, Boxer. Okay, gut. Ich habe, ich weiß, dass ich zweimal, also 99 geboren. Okay, gut. Und ja, okay. Okay. Und er ist 78 Kilogramm schwer und 1,75 Meter groß. Ja. Okay, gut. Ja, Herr Neumann, ja, stellte sich heute wegen seit 3 Wochen bestehende starke Schmerzen am rechten Kniegelenk bei uns vor. Patient sei vor 3 Wochen beim Tennisspielen mit seinem Freund gewesen. Damals hatte der Patient eine Schmerzen, also damals hatte der Patient Schmerzen an der betroffenen Stelle bemerkt. Die Schmerzen sei am Anfang noch nicht noch schlimmer, aber im Laufe der Zeit seien die Schmerzen schlimmer geworden. Der Patient bewertete die Schmerzintensität auf eine Schmerzskala von 1 bis 10 mit 4. In der hatte der Patient auch leichte Schmerzen. Der Patient konnte nicht beugen, ihr rechte Kniegelenk. Ihm sei Bewegungseinschränkung aufgefallen. Gegen die Schmerzen hätten der Patient Ibuprofen 600 Milligramm 4-5 eingenommen, aber die Einnahme von Schmerzmittel habe nicht Linderung gebracht. Die Frage nach Übelkeit, Insomnie, Inappetenz, Gewichtsverlust wurde verneint. Der Patient habe sich eine Appendektomie mit 10 Jahren unterzogen. Die Einnahme von die Medikamentenanamnese ergab die gelegentliche Einnahme Ibuprofen. Zu Allergie. Der Patient reagiert allergisch auf Penicillin, die sich durch Atemnot äußere. Und eine Diclofenac-Allergie verursache bei ihm abdominale Schmerzen und Diarrhoe. Nikotin und Drogenkonsum wurden verneint. Der Patient trinke gelegentlich, bei bestimmten Anlässen Bier. Der Patient sei immobile Makler, habe keine Kinder, er sei ledig, aber er habe seit 6 Jahren eine feste Beziehung mit seinen Freunden zusammen. Seine Mutter leide an Diabetes mellitus Typ 2 sowie an Schilddrüsenprobleme. Bei seinem Vater sei eine arterielle Hypertonie bekannt. Er habe eine Schwester, sie gelte aktuell als gesund. Aufgrund von bisherigen Anamnesenangaben gehe ich von Meniskus Ruptur aus. Als Differentialdiagnosen kommen distal Tibia Fraktur oder proximal Tibia Fraktur oder distal Femur Distorsion in Betracht. Als weiteres Vorgehen schlage ich Folgendes vor. Nach der Vitalparameterüberprüfung und Laboruntersuchung, Vitalparameterüberprüfung und körperliche Untersuchung plane ich eine Laboruntersuchung mit der Bestimmung von kleines Blutbild, Entzündungsparameter, Nierenwerte, Leberwerte, Schilddrüsenwerte. Anschließend sollten eine Röntgenaufnahme sowie MRT erfolgen. Bei der Röntgenaufnahme, wenn Sie eine Röntgenaufnahme anfordern, Was schreiben Sie dir auf die Anforderung? An, was? Auf Anforderung an die Kollegen. Sie lassen ja die, eine. Ein, okay, also eine, die Röntgenaufnahme von ja, Patella, also oder in zwei okay. Beinen. Richtig, ja. Ja, in zwei Beinen Patella am rechten Knie. Nicht Patella, ich, eigentlich Knie. Oder Röntgen, Knie einfach. Ja, okay. Röntgen Kniegelenk in zwei Ebenen. Ich möchte nur einfach Fachbegriff benutzen. Also, ja, vielleicht ich, ja. Also in deutsches System wie kann man beschreiben, aber ja, ja Knie, zwei Ebene, die Röntgenaufnahme. Ja. Genau. Ja. Okay. Also man kann generell fast bei den orthopädischen Sachen, bei vielen Sachen immer in zwei Ebenen, dann ist immer richtig. Zum Beispiel Röntgen, Hüfte in zwei Ebenen. Ja, ja, ja. Ich veranlasse ein Röntgen des Handgelenkes rechts in zwei Ebenen. Die ja, Seiten der Röntgen, auch. Thorax oder so ähnlich. Ja, genau, immer in zwei Ebenen. Dann machen ja, Sie mal richtig. Okay. Ja, genau. Okay. Was wollen Sie mit dem Röntgen ausschließen oder beweisen? Ja, es kann ein Fraktur sein und ja, bei der Röntgenaufnahme können wir ja Fraktur beurteilen, aber ja, bei diesem Fall bestehe ich der Verdacht auf Verletzung von Meniskus. Ist es die, was würde man, was für eine Aufnahme würden Sie machen, um einen Meniskus auszuschließen oder zu beweisen? Diskus? Meniskus. Am Meniskus. Sie ja, denken also, ja auch an. Am ersten würde ich gerne eine Körperuntersuchung machen. Das ist genau, das ist bestimmte Zeichen für Meniskus. Verletzung. Das okay. Wurde als Lachmann-Test bezeichnet. Zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Ja, danach, ja, nach der Körperuntersuchung ja, können wir eine richtige Diagnose stellen, können eine MRT durchführen. Okay. Sehr wichtig, um eine Weichteilorgane noch besser beurteilen zu können. Okay, gut. Okay. Was würden Sie, okay, nee. Wie gehen Sie jetzt vor? Was haben Sie jetzt mit dem Patient gemacht? Was haben Sie jetzt gerade empfohlen? Der wird ja noch geröntgt oder MRT gemacht. Also aber nach der Untersuchung und Therapie? Nach der Untersuchung, wenn, nehmen wir mal an, der hat eine Meniskusläsion zum Beispiel. Ja, ja, ja also wenn wir eine Meniskusruptur feststellen, ja. Ja, können wir möglicherweise eine operative Therapie empfehlen? Mhm. Ja, eine operative, wir würden einen operativen Eingriff empfehlen. Okay. Patient braucht einige Zeit, ja, ich bin nicht sicher, aber 4-6 Wochen mit also Stütze laufen können. Und ja, also der Patient sollte auf schwierige Sport verzichten. Für immer oder für eine nicht bestimmte immer, Zeit? Nicht immer, nach der Operation braucht man einige Zeit, aber ja, ja. Nach der Heilung ja, kann man auch normal leben, weiter mit Sport oder so ähnlich. Also, mit Physiotherapie zum Beispiel. Ach ja, richtig. Natürlich, Physiotherapie, also das ist Krankengymnastik, auch kann es nach der Operation. Man das Gelenk stabilisieren durch die Muskulatur. Ja, ja, richtig. Gelenk stabilisieren. Okay, gut. Haben Sie noch eine Frage oder hat Ihnen so jemand? Ja. Nein, also meine Frage ist nicht, also ich möchte von Ihnen, also. Okay, genau. Also sind gibt es keine Fragen. Einmal Ibuprofen hatte der Patient gesagt, Sie haben gesagt, hat nicht gebracht, aber es hat eine Linderung erbracht. Dann haben Sie es falsch gehört. Nummer eins. Ach so, okay. Bei Diclofenac wollte ich daraus hinaus, dass es auch Medikamentunverträglichkeit gibt, also eine allergische Reaktion wie Atemnot oder Hautausschlag hatte er nicht gehabt, sondern Bauchschmerzen, aber, Bauchschmerzen ja, und ich, Durchfall. Also Das heißt, er hat eine Unverträglichkeit über Diclofenac gehabt. Das wollte also ich sagen. Wir können nach der Symptome bestimmen. Das ist eine Unverträglichkeit oder Allergie. Wie zum Beispiel, wenn der Patient sagt, habe ich eine Hautausschlag oder so ähnlich, dann sagen wir Diclofenac-Allergie. Aber in diesem Fall ist es ein Duftfall. Deshalb müssen wir Diclofenac-Unverträglichkeit. Aber Sie haben aber Penicillin und Diclofenac-Allergie gesagt. Nein, ich verstehe. Also meine Frage ist so. Also normalerweise. Also ja, genau. Penicillin Allergie und Diclofenac Allergie. In diesem Fall hat der Patient gesagt, dass er nur Bauchschmerzen hatte. Bauchschmerzen Durchfall. Deshalb müssen wir Diclofenac Unverträglichkeit. Ich bin kein Internist, aber ich bin kein Internist. Ich bin Karosseriearzt, also Caputa Doctorium. Aber ich würde sagen, es ist keine Allergie, das ist unverträglich. Also wie zum Beispiel, wir sagen Penicillinallergie oder Penicillinunverträglichkeit? Nee, bei Penicillin hat er gesagt Atemnot. Die Eltern haben gesagt Atemnot. Das heißt, anscheinend hat er eine Angina, also Schwellung des Halses gehabt und deswegen einen Atemnot gehabt. Da kann man schon sagen, oder die Eltern haben gesagt, ich habe eine Allergie. Das ist ja eine Fremdanalyse. Weil der war jung, der ist ja 10 Jahre alt gewesen, der wusste ja nicht, was er hat. Aber bei Diclofenac, der musste nicht ins Krankenhaus, der musste nicht irgendwie Cortison bekommen oder irgendetwas. Der hat nur Bauchschmerzen gehabt, weil er gegenüber Diclofenac eine Unverträglichkeit hatte. So würde ich das sagen. Okay, verstehe. Ich wollte nur darauf hin, dass man auch gegenüber Medikamente Unverträglichkeit hat. Oder wo, Sie haben angeschnitten, zum Beispiel über Milchunverträglichkeit, zum Beispiel gibt es ja auch. Ja, ich verstehe, ich weiß, also meine nur. Ich möchte nur fragen, die Diclofenac mit Bauchschmerzen, Durchfall verursacht, deshalb sollten wir Diclofenac... Ich denke ja, man müsste noch mal einen Internisten fragen, aber ich würde sagen ja. Okay, kein Problem. Ja. Er ist unverträglich, er hat es nicht gut vertragen. Warum? Das kann immer noch eine allergische oder eine leichte Allergie sein, weiß ich nicht. Oder das weiß ich, da muss man einen Allergietest machen oder so, denke ich. Aber ich würde fragen Sie mal, meine Absicht war, dass ich hören wollte. Okay, das ist verständlich. Ja, das verstehe ich. So, dann haben Sie zum Beispiel bei der Oberarztvorstellung gesagt, die Mutter habe eine Schilddrüsenerkrankung. Schilddrüsenproblem, haben Sie gesagt. Ja. Ich würde nicht Problem sagen, sondern eine Schilddrüsenerkrankung. Ja, Schilddrüsenerkrankung, ja, wäre das. Nicht Problem, sondern Erkrankung. Mhm. Das ist Kleinigkeit, was ich jetzt gerade sage. Da wollte ich nur noch hinweisen, Bewegungseinschränkung. Das ist ja, wenn ich meinen Ellenbogen leicht nicht biegen kann, ist auch eine Bewegungseinschränkung. Oder wenn ich endgradig nur ein bisschen nicht ganz beugen kann, ist auch eine Bewegungseinschränkung. Also eine Bewegungseinschränkung heißt nicht, dass man nicht beugen kann, sondern dass es eingeschränkt ist. Also wie gesagt, wo tam maximal bekämpfen, da also bekämpfen, man das nicht gelmiyor. Dieser Hasta, der hat gesagt, bei maximaler Beugung kann er das nicht beugen. Und dann dolayı einschränken, weil yoksa beugen in dem Lüe. Okay, aber wir können auch sagen, Bewegungseinschränkung. Genau, generell Bewegungseinschränkung. Der hat nur einfach Information, okay. Genau, der hat Bewegungseinschränkung. Bei maximaler Beugung zum Beispiel, kann man so sagen. Aber ansonsten hat er keinen sozusagen. Also bei maximaler Beugung. Oder der hat ja gesagt, dass er beim Auto aussteigen auch Schmerzen hat. Das heißt, beim Auto aussteigen muss man ja eine Distorsionübung machen. Das heißt, es gibt auch so Hinweis, dass es vielleicht Meniskus sein könnte, sozusagen. Aber bei der Bewegungseinschränkung versteht man. Also nicht ganz. Nicht komplett. Ja, nicht komplett. Und in diesem Fall auch so, nicht komplett. Ja, genau. Ja. Das ist eine Bewegung. In diesem Fall ist auch eine Bewegung. Aber eine maximale Bewegungseinschränkung wäre, ich kann nicht beugen. Eine maximale Bewegungseinschränkung. Ich kann nichts machen. Also es gibt eine Fachbegriff dafür. Ja, oder nur. Nee, einfach nur Bewegungseinschränkung. Oder komplett. Oder anhand des Zusatzes, ob. Endgradig Bewegungseinschränkung, also Bewegungseinschränkung, endgradig heißt dann zum Beispiel HWS, Rotation. Wenn ich normalerweise 80, 90 Grad machen kann, nach rechts, nach links, und nach rechts nur 30 Grad machen kann, dann sage ich dann, der hat eine Rotationseinschränkung der Halswirbelsäule nach rechts. Okay, also das wäre besser. Bewegungseinschränkung. Oder komplette Bewegungseinschränkung. Genau, man kann auch komplette Bewegungseinschränkung, heißt dann, kann gar nicht beugen, gar nicht bewegen. Mein Finger kann sich gar nicht bewegen, komplette Einschränkung. Okay. Vorhin war das nur eine endgradige Bewegungseinschränkung bei dem Herrn Neumann. Okay. Okay, so. Und dann, ich weiß nicht, ob Sie, Sie sind heute, glaube ich, zum ersten Mal da. Ich versuche, Sie haben, also nach meiner Meinung, Sie haben ein sehr sicheres Auftreten, das ist gut. Sie beherrschen die Sprache gut, denke ich, nach meiner. Ich bin kein Deutschlehrer, also grammatikalisch kann man bestimmt einige Sachen sagen. Sie haben zum Beispiel ein paar Wörter manchmal weggelassen, sozusagen. Ich weiß jetzt nicht mehr welche. Yani bazı kelimeleri yuttunuz, işittiniz. Ama genel manada iyi konuşuyorsunuz, konuya hakimsiniz. Bana göre bir sistemli şeydiniz. Anamnez, isim sordunuz, spesiyel anamnez yaptınız, dizler.